Und er baute sich Häuser in der Stadt Davids und richtete eine Stätte für die Lade Gottes hier und schlug ein Zelt für sie auf. Damals befahl David, die Lade Gottes darf niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat Jahwe erwählt, die Lade Gottes zu tragen und ihm immer da zu dienen. Da berief David das ganze Israel zusammen nach Jerusalem, um die Lade Jahwes hinaufzubringen an ihre Stätte, die er für sie hergerichtet hatte. Und David versammelte die Nachkommen Aarons und die Leviten, von den Nachkommen Kahats, Uriel, den Obersten, und seine Verwandten, 120. Von den Nachkommen Meraris, Asaja, den Obersten, und seine Verwandten, 220. Von den Nachkommen Gersoms, Joel, den Obersten, und seine Verwandten, 130. Von den Nachkommen Elizaphans, Semaja, den Obersten, und seine Verwandten, 200. Von den Nachkommen Hebrons, Iliel, den Obersten, und seine Verwandten 80. Von den Nachkommen Usils, Aminadab, den Obersten, und seine Verwandten, 112. Sodann berief David die Priester Zadok und Abiatar und die Leviten Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Iliel und Aminadab und sprach zu ihnen, ihr seid die Familienhäupter der Leviten, heiligt euch, samt euren Brüdern, damit ihr die Lade Jahwes, des Gottes Israels, hinauf an die Stätte bringt, die ich für sie hergerichtet habe. Weil ihr das erste Mal nicht zugegen wart, hat Jahwe, unser Gott, einen Riss an uns gerissen, denn wir haben uns nicht um seine Vorschrift gekümmert. Da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade Jahwes, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Sodann hoben die Leviten die Lade Gottes, wie Mose nach dem Befehle Jahwes verordnet hatte, mit den Tragstangen auf sich, auf ihre Schulter. Hierauf befahl David den Obersten der Leviten, ihre Stammesgenossen, die Sänger, mit ihren Musikinstrumenten, den Harfen, Zithern und Zimbeln zu bestellen, damit sie lauten Jubelschall ertönen ließen. Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Jols, und von seinen Stammesgenossen Asaph, den Sohn Berechjas, und von den Nachkommen Meraris, ihren Stammesgenossen, Isen, den Sohn Kusajas. Und mit ihnen ihre Stammesgenossen, die vom zweiten Rang, Sachaja, Jasiel, Semiramot, Jehiel, Oni, Eliab, Benaja, Maseja, Matitja, Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom und Jael, die Torhüter. Dazu die Sänger, Heman, Asaph und Isen, mit Ernenzimbeln, um laut zu spielen, Sachaja aber, Asiel, Semiramot, Jehiel, Oni, Eliab, Maseja und Benaja mit Harfen nach Jungfrauenweise, Matitja, Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jael und Asasja mit Zithern nach der achten, um den Gesang zu leiten. Kenania aber, der Oberste der Leviten beim Tragen, hatte die Aufsicht über das Tragen, denn er verstand sich darauf. Und Berechja und Elkana waren Torhüter der Lade. Sebania aber, Josaphat, Netanil, Amasai, Sachaja, Benaja, Elisa, die Priester, bliesen vor der Lade Gottes her mit Trompeten, und Obed-Edom und Jehia waren Torhüter der Lade. David aber und die Vornehmsten der Israeliten und die Obersten der Tausendschaften zogen hin, um die Lade mit dem Gesetze Jahwes aus dem Hause Obed-Edoms voller Freude hinaufzubringen. Und als Gott den Leviten, die die Lade mit dem Gesetze Jahwes trugen, beistand, opferte man 7 Fahnen und 7 Widder. David aber war mit einem Mantel von Byssus bekleidet und ebenso alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenania, der Oberste beim Tragen, der Oberste der Sänger, David aber trug ein linnenes Schulterkleid. Und das ganze Israel brachte die Lade mit dem Gesetze Jahwes hinauf unter Jubel und lautem Posaunenschall und mit Trompeten und Zimbeln und ließen Harfen und Zithern ertönen. Während nun die Lade mit dem Gesetze Jahwes bis zur Stadt Davids gelangt war, hatte Sauls Tochter Michal durch Fenster gesehen. Und als sie den König David hüpfen und tanzen sah, empfand sie Verachtung für ihn.